Es wäre so einfach, wenn du einfach machst, anstatt dich nur zu fragen, wie einander es schafft. Es wäre so einfach, wenn du nicht mehr quatscht und anstatt was du sagst, lieber ganz einfach machst. Wenn sogar der Meister es öfter gescheitert hat, als jeder von uns allen es schon jemals versucht hat. Die Spitze des Eisbergs ist nur, was du siehst, doch nicht, wie viel Schutt und Dreck darunter noch liegt. Es wäre so einfach. Energie, die sinnlos verpufft, wenn wir rumstehen, dumm rumreden über tausend Pläne. Denn es ist leichter, sich aufzuregen über das runde Leben, in dem wir zugrunde gehen, als den Arsch hochzukriegen und ein Mann zu sein. Was für ein Macher muss ein Kinder noch die Krams verteilen? Denn ein Pusher pusht die Jungs und ihr Potenzial. Macht deinen Weg, will sie klar und nicht die Mannschaft klein. Doch manche verschlafen so fest ihr Talent, dass für die Aufwachschelle, die sie brauchen, eine Hand nicht reicht. Schon klar, ich weiß, ihr habt's nicht leicht. Doch erzähl mir nichts von Jobs, die nicht da sind, weil es gibt noch so viel zu tun, dass ein Tag nicht reicht, ein Jahr nicht reicht, nicht mal ein ganzes Leben für all das, was noch an Arbeit bleibt. Und der Erfolg macht dich nicht gratis heil, man muss der Zeit davon rennen und ihn bezahlen mit Fleiß, ey. Es wäre so einfach, wenn du einfach machst, anstatt dich nur zu fragen, wie einander es schafft. Es wäre so einfach, wenn du nicht mehr quatscht und anstatt was du sagst, lieber ganz einfach machst. Wenn sogar der Meister es öfter gescheitert hat, als jeder von uns allen es schon jemals versucht hat. Die Spitze des Eisbergs ist nur, was du siehst, doch nicht, wie viel Schutt und Dreck darunter noch liegt. Es wäre so einfach. Ganz egal, was du machst, aber mach was richtig. Denn nur was man kippt, ist das, was man auch zurückkriegt. Manchmal kann das Leben einen so von oben herab behandeln, als ob es eine arrogante Bitch ist. Vergiss nicht, wichtig ist, hackern wie ein Tier, dann wird es schnell zu einem Kätzchen, dass ich dir einfach hingeh. Und jede Tür geht auf, wo du hin willst, denn geht nicht, gibt's nicht. Fäuste wie Stahl und die Haut auf wie noch Schleifpapier. Die Arbeit herrlich und mein Händedruck zeigt es dir. Sechs Uhr bereit, Bauarbeit das Teil, leg ein Berg in meinen Weg und ich schaufel ihn mir frei. Für Pausen keine Zeit zu entgleisen. Wer selber nix dran schafft, muss andere beneiden. Genug auf dem Tisch, du musst nur danach greifen. Nur unter Druck trennt sich die Spreu von dem Weizen. Ha! Es wäre so einfach, wenn du einfach machst, anstatt dich nur zu fragen, wie einander es schafft. Es wäre so einfach, wenn du nicht mehr quatscht und anstatt was du sagst, lieber ganz einfach machst. Wenn sogar der Meister es öfter gescheitert hat, als jeder von uns allen es schon jemals versucht hat. Die Spitze des Eisbergs ist nur, was du siehst, doch nicht, wie viel Schutt und Dreck darunter noch liegt.